Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiotexte. Literarische Lesungen. Immer dienstags und donnerstags ab 21 Uhr sowie Sonn- und Feiertags ab 11 Uhr. Willkommen zur klassischen Lesung. Wir ziehen Sie in den Süden, in den Sommer. Ein unbeschwertes Leben in den Tag hinein. Kleine Abenteuer, jede Menge Zeit. Der Klassiker, der davon erzählt, den kennt in Frankreich jeder. Marcel Pagnols Souvenir d'enfance. Sie sind Schullektüre und verkörpern für viele Leseerfahrungen, an die Sie sich heute mit nostalgischen Gefühlen erinnern. Auf Deutsch erschienen die Erinnerungen des Schriftstellers, Dramatikers und Filmregisseurs unter dem Titel »Eine Kindheit in der Provence«. Bei uns hören Sie an diesem und den beiden kommenden Donnerstagen Ausschnitte daraus. Dazu begrüßt Sie Judith Heidkamp. Marcel Pagnol, geboren 1895 in Aubagne bei Marseille, gestorben 1974 in Paris, erzählt in dieser autobiografischen Trilogie vom Leben der Familie in der großartigen Landschaft des französischen Südwestens. Der Vater Joseph arbeitete als Lehrer in Marseille und konnte zusammen mit dem Bruder ein kleines Ferienhaus in den Bergen mieten. La Bastide Neuve heißt das Anwesen oder auch die Villa. An den Wochenenden zieht die fünfköpfige Familie dorthin und schließlich auch für einen langen Sommer. Der Weg in die Höhe ist mühsam, doch der kleine Marcel kann sich kein schöneres Leben vorstellen. In der folgenden Episode zieht er mit seinem Freund Lili, dem Sohn des Bauern François, durch die Wälder. Wie die Großen jagen sie Vögel, aber anders als die Eltern haben sie das Gefühl, dass ein Sommer in der Provence niemals vorübergehen kann. Wolf Euber mit einer Lesung aus Marcel Pagnols Erinnerungen. Lili wusste alles. Wie das Wetter sein würde, wo versteckte Quellen waren, in welchen Schluchten man Pilze fand, wo wilder Salat, Mandeln, Pflaumen und Baumerdbeeren wuchsen. Er kannte Weinstöcke, die zwischen dichten Gestrüpp den Rebläusen entgangen waren und in der Einsamkeit säuerliche, aber ganz köstliche Trauben reifen ließen. Aus einem Schilfrohr schnitzte er eine Flöte mit drei Löchern. Oder er nahm einen trockenen Klematiszweig, schnitt ein Stück aus den Knorpeln heraus, und da das Holz von 1000 unsichtbaren Kanälen durchzogen war, konnte man es rauchen wie eine Zigarre. Auf dem Gipfel des Tête Rouge zeigte er mir den singenden Stein. Wie eine kleine Felsenkerze voller Löcher und Rillen stand er direkt am Rand des Felsplateaus. Ganz allein in der sonnigen Stille sang er sein Lied, wie der Wind es ihm zublies. In Gras und Thymian auf dem Bauch liegend, umarmten wir von zwei Seiten den Stein. Das Ohr an seine glatte Oberfläche gepresst, lauschten wir mit geschlossenen Augen. Über einen kleinen Mistral lachte er nur. Aber wenn der Wind tobte, miaute er wie eine verirrte Katze. Den Regenwind mochte er gar nicht. Er kündigte ihn mit Seufzern an, denen ein unruhiges Murmeln folgte. Darauf klang ein altes Jagdhorn, traurig und lang, als käme es aus der Tiefe des feuchten Waldes. Aber wenn der Wind der Jungfrauen wehte, wurde es richtige Musik. Man glaubte dann, einen Chorgesang von Damen zu hören, die wie Marquisen gekleidet waren und einander zierliche Verbeugungen machten. Und später begleitete eine Glasflöte hoch oben in den Wolken, fein und spitz, die Stimme eines kleinen Mädchens, das am Ufer eines Baches saß und sang. Mein lieber Lili sah das alles nicht. Und wenn das kleine Mädchen ihr Lied sang, meinte er, es sei eine Drossel oder eine Ammer. Aber er konnte nichts dafür, dass seine Ohren blind waren. Und ich bewunderte ihn deswegen nicht weniger. Zum Dank für so viele Geheimnisse, die er mir anvertraute, erzählte ich ihm von der Stadt. Von den Geschäften, in denen man alles kaufen kann, von der Spielzeugausstellung zu Weihnachten, von der Fackelparade des 14. Regiments und von der Feenpracht des Rummelplatzes, wo ich mit der Berg- und Talbahn gefahren war. Ich machte das Rattern der Räder auf den Schienen nach, das Angstgeschrei der Passagiere, und Lili schrie mit mir. Übrigens hatte ich bemerkt, dass er mich in seiner Unwissenheit für einen Gelehrten hielt. Ich bemühte mich, diese Meinung, die der meines Vaters widersprach, durch Kunststücke im Kopfrechnen, die ich sorgfältig vorbereitet hatte, zu rechtfertigen. Lili ist es zu danken, dass ich es im großen 1x1 doch immerhin bis zu 13x13 gebracht habe. Noch nie im Leben war ich so glücklich gewesen. Aber manchmal verfolgten mich Gewissensbisse bis in die Hügel hinauf. Ich vernachlässigte den kleinen Paul. Er beklagte sich nicht, aber ich bedauerte ihn, wenn ich mir seine Einsamkeit vorstellte. Deshalb beschloss ich eines Tages, ihn mitzunehmen. Am Abend vorher bereitete ich die Jäger darauf vor, dass Lilli und ich am nächsten Morgen nicht so früh wie sonst mit ihnen weggehen könnten, sondern mit dem kleinen Paul erst später zur Quelle von Paston zum Essen kommen würden. Morgens um 6 Uhr holten wir Paul aus dem Bett. Er war noch ganz verschlafen, aber vergnügt über das bevorstehende Abenteuer und hielt tapfer Schritt mit uns. Als wir auf den Hügeln ankamen, fanden wir einen Finken in der ersten Falle. Paul befreite ihn sofort, sah ihn einen Augenblick an, brach in Tränen aus und rief mit erstickter Stimme: »Er ist tot, er ist tot!« »Natürlich«, sagte Lilli, »die Fallen bringen die Vögel um.« Ich will nicht, mach ihn wieder lebendig.« Er versuchte, in den Schnabel des Vogels zu hauchen, dann warf er ihn in die Luft, um ihm das Auffliegen zu erleichtern. Aber der arme Fink fiel schwerfällig zu Boden, als hätte er niemals Flügel gehabt. Da hob der kleine Paul Steine auf und warf sie nach uns. Er war so außer sich vor Wut, dass ich ihn auf den Arm nehmen und nach Hause tragen musste. Ich sagte zu meiner Mutter, wie leid es mir täte, ihn zurückzulassen. »Mach dir seinetwegen keine Sorgen«, sagte sie. »Er vergöttert seine kleine Schwester und hat viel Geduld mit ihr. Er beschäftigt sich den ganzen Tag mit ihr, nicht wahr, Paul?« »Oh ja, Mama.« Er beschäftigte sich tatsächlich mit ihr. In ihre feinen, lockigen Haare steckte er eine Handvoll Grillen, und die gefangenen Insekten umschwirrten das kindliche Köpfchen. Die kleine Schwester lachte blass vor Schreck. Oder er setzte sie in die Gabelung eines Olivenbaums, 2 Meter über der Erde, und tat so, als wolle er fortgehen und sie ihrem traurigen Schicksal überlassen. Einmal, als sie Angst hatte, herunterzusteigen, kletterte sie bis in die höchsten Äste hinauf, und meine zu Tode erschrockene Mutter sah von Weitem das kleine Gesicht über dem silbrigen Blättergewirr auftauchen. Sie holte eine Leiter, und mit Hilfe von Tante Rose gelang es ihr, das Schwesterchen zu fangen, so wie die Feuerwehr manchmal abenteuerlustige kleine Katzen rettet. Paul beteuerte, dass sie ihm entschlüpft sei. Und das Schwesterchen galt nun als Äffchen, das zu den tollsten Klettereien imstande war. Gelegentlich steckte er ihr Hagebutten, die so kitzeln, dass man sie Hinternkratzer nennt, in den Rückenausschnitt. So kam sie in den Ruf zu weinen, ohne zu wissen, warum. Zur Beruhigung stopfte er sie mit Mandelgummi voll und ließ sie eine Lakritze lutschen, die nicht aus der Apotheke, sondern von einem streunenden Hasen stammte. Diese Heldentat gestand er mir noch am selben Abend, da er Angst bekam, sie vergiftet zu haben. Ich vertraute ihm an, dass ich selbst ihm einmal noch warme schwarze Oliven aus den Spuren einer Ziegenherde angeboten hatte, die ihm glänzend bekommen waren. Entzückt über diese beruhigende Auskunft setzte er ohne Bedenken seine brüderlichen Scherze fort. Aber wie der große Shakespeare mich später lehren sollte, crime will out. Das heißt, jedes Verbrechen kommt an den Tag. Eines Abends, als ich von der Jagd heimkehrte, fand ich Paul in unserem Zimmer jämmerlich in seine Kissen schluchzend. An diesem Tag hatte er ein neues Spiel erfunden, dessen Regeln sehr einfach waren. Er zwickte so fest er konnte das zarte Hinterteil der kleinen Schwester, die sofort laut brüllte. Dann lief er ganz verzweifelt ins Haus und rief: »Mama, komm schnell, eine Wespe hat sie gestochen.« 2-mal eilte Mama mit Watte und Salmiakgeist hinaus und versuchte, einen Stachel, der nicht existierte, mit den Nägeln zu entfernen, was das Geschrei der kleinen Schwester verdoppelte, zur größten Freude des mitfühlenden Bruders. Aber er beging den großen Fehler, seinen brüderlichen Scherz zu oft zu wiederholen. Meine Mutter, die bereits Zweifel hegte, überraschte ihn bei der Tat. Er bekam eine gewaltige Ohrfeige, gefolgt von einigen Rutenschlägen, die er standhaft ertrug. Aber die darauffolgende eindringliche Ermahnung brach ihm das Herz. Und abends um 7 Uhr war er immer noch untröstlich. Beim Essen versagte er sich selbst den Nachtisch. Doch das gequälte und dankbare Schwesterchen schob ihm vor Mitgefühl weinend ihre Karamellcreme zu. Nachdem ich so erfahren hatte, dass er sich wirklich keine Sekunde langweilte, überwand ich leichten Herzens meine Gewissensbisse und überließ ihn seinem verbrecherischen Zeitvertreib. Eines Morgens, als wir aufbrachen, hing der Himmel niedrig und schwarz über den Bergkämmen und zeigte nur im Osten ein schwaches Rot. Vom Meer herüber wehte ein kühler Wind, der langsam schwarze Wolken vor sich hertrieb. Mein Vater hatte mich gezwungen, über mein Hemd eine Wolljacke mit langen Ärmeln anzuziehen und eine Mütze aufzusetzen. Lili trug eine Baskenmütze. Der Onkel betrachtete den Himmel und entschied, es wird nicht regnen. Dieses Wetter ist für die Jagd gerade recht. Lili zwinkerte mir zu und sagte leise, wenn der alles trinken müsste, was herunterkommen wird, könnte er bis Weihnachten pissen. Diese Bemerkung fand ich großartig. Lili vertraute mir nicht ohne Stolz, dass er sie von seinem großen Bruder Baptistin habe. Der Morgen verging wie gewöhnlich. Doch gegen 10 Uhr überraschte uns ein Wolkenbruch auf dem Felsplateau des Taomé. Er dauerte ungefähr 10 Minuten, die wir unter den dichten Zweigen einer Kiefer zubrachten. Mein Vater benutzte diese Ruhepause, um uns beizubringen, dass man bei Gewitter auf keinen Fall unter einem Baum Schutz suchen dürfe. Es donnerte nicht. Bald erreichten wir die Bomsurm-Quelle, wo wir zu Mittag aßen. Wir hatten auf dem Weg ungefähr 50 Fallen aufgestellt und die Jäger hatten 4 Hasen und 6 Rebhühner geschossen. Das Wetter klärte sich wieder auf und der Onkel versicherte, der Himmel ist wieder hell, es ist vorbei. Lili zwinkerte mir noch einmal zu, aber den schönen Ausspruch wiederholte er nicht. Nachdem wir ohne Erfolg das kleine Jardinier-Tal durchstreift hatten, verließen uns die Jäger und schlugen den Weg nach Paston ein, während wir wieder in unsere Jagdgründe hinaufstiegen. Als wir über das Geröll kletterten, sagte Lili, »Wir brauchen uns nicht zu beeilen. Je länger die Fallen stehen bleiben, desto besser.« Die Hände unter dem Nacken streckten wir uns inmitten von dichten Weißdornhecken unter einer alten Eberesche aus. »Es kann sein,« sagte Lili, »dass wir heute Abend Alpendrosseln fangen, denn heute ist Herbstanfang.« Ich war ganz bestürzt. In den mittleren und nördlichen Teilen Frankreichs weht von den ersten Septembertagen an ein etwas zu kühler Wind, pflückt unversehens im Vorüberstreichen ein schönes, leuchtend gelbes Blatt, das sich anmutig wie ein Vogel dreht, gleitet und umherwirbelt. Das kündigt den nahen Verfall des Waldes an, der sich erst rot färbt, dann mager und schwarz wird. Denn alle Blätter fliegen mit den Schwalben davon, wenn der Herbst in sein goldenes Horn stößt. Aber in meiner Provence werden die Kiefern- und Olivenwälder nur gelb, wenn sie wirklich absterben. Und der erste Septemberregen wäscht ihre Zweige wieder grün und frisch wie im April. Auf den Hochebenen behalten Thymian, Rosmarin, Wacholder und Zwergeichen, umgeben von blauem Lavendel, immer ihre Blätter. Und nur in die Täler schleicht der Herbst sich heimlich ein. Er nützt einen nächtlichen Regen, um den kleinen Weinberg und die 4 Pfirsichbäume gelb zu färben, die man für krank hält. Und um sein Kommen besser zu verbergen, rötet er die dummen Vogelbeeren, die ihn immer mit dem Frühling verwechseln. So ließen die Ferientage in ihrer sich immer gleichbleibenden Harmonie die Zeit nicht vorrücken. Und der Sommer, der doch schon tot war, zeigte noch ein faltenloses Gesicht. »Wer hat dir gesagt, dass es Herbst ist?« »In 4 Tagen ist Michaeli, da kommen die Alpendrosseln. Es ist noch nicht der große Flug, der setzt erst nächste Woche ein, im Monat Oktober.« Bei dem letzten Wort krampfte sich mein Herz zusammen. Oktober. Schulanfang. Ich weigerte mich, daran zu denken. Ich wehrte mich mit aller Kraft gegen diese schmerzhafte Vorstellung. Damals lebte ich in einem Geisteszustand, den ich erst später begriff, als der Lehrer uns den subjektiven Idealismus Fichtes erklärte. Wie der deutsche Philosoph glaubte ich, dass die äußere Welt meine Schöpfung sei und dass es meiner Willenskraft gelingen müsse, unangenehme Tatsachen wie mit einem Federstrich auszuschalten. Infolge dieses angeborenen und von den Tatsachen stets widerlegten Glaubens werden Kinder oft so zornig, wenn ein Ereignis, dessen sie Herr werden möchten, sich ihnen unerbittlich entzieht. Ich versuchte also, den Monat Oktober wegzuleugnen. Er befand sich irgendwo in der Zukunft und bot daher weniger Widerstand als ein Ereignis in der Gegenwart. Es gelang mir umso besser, da mein Vorhaben durch ein fernes Grollen, das unsere Unterhaltung unterbrach, begünstigt wurde. Lili stand auf und horchte. Das Grollen ließ sich von Neuem vernehmen, und zwar auf der anderen Seite des Taume. »Da haben wir's«, sagte Lili. »Du wirst sehen, in einer Stunde ist es da. Es ist noch ziemlich weit entfernt, aber es kommt.« Ich kroch unter dem wilden Weißdorn vor und sah, dass der Himmel sich verfinstert hatte. »Was sollen wir tun? Wollen wir zur Bomsurnquelle zurückgehen?« »Das ist nicht nötig. Ich weiß einen Platz auf der anderen Seite des Taume, wo man nicht nass wird und alles beobachten kann. Komm!« Er fing an zu laufen. In diesem Augenblick zitterte die Landschaft dumpf unter einem anhaltenden Donner, der schon viel näher klang. Lili drehte sich nach mir um. »Hab keine Angst, wir haben noch viel Zeit.« Aber er beschleunigte seinen Lauf. Wir kletterten durch zwei Kamine, während der Himmel sich mehr und mehr verdüsterte. Als wir den Grat des Berges erreicht hatten, sah ich eine violette Wand heranziehen, die ein feuriger Blitz plötzlich, aber lautlos zerriss. Wir stiegen durch einen dritten, fast senkrechten Kamin und gelangten auf die vorletzte Terrasse, an die sich etwas höher das oberste Plateau anschloss, das der flache Berggipfel nur um wenige Meter überragte. 50 Schritte weiter öffnete sich im Felsen ein dreieckiger Spalt von etwa einem Meter Durchmesser. Wir schlüpften hinein. Diese Art Grotte, die sich anfangs verbreiterte, wurde immer schmaler, je mehr sie sich im Dunkel der Felsennacht verlor. Lili suchte einige flache Steine und schichtete sie zu einer Bank auf. Von hier konnte man die Landschaft übersehen. Dann legte er die Hände an den Mund wie ein Megaphon und schrie den Wolken zu: »Jetzt kann es losgehen!« Aber es ging nicht los. Zu unseren Füßen unter der Hochebene mit den drei Terrassen erstreckte sich das Jardiniertal. Sein Kiefernwald reichte bis an die zwei hohen Felswände der Schlucht von Pastan, die ihrerseits von zwei einsamen Hochebenen begrenzt war. Rechts, fast auf gleicher Höhe mit uns, war die Wiese am Abhang des Taume, wo wir unsere Fallen aufgestellt hatten. Links vom Jardiniertal säumten die von Kiefern und niedrigen Eichen umrahmten Felsen den Horizont. Diese Landschaft, die ich immer nur vibrierend unter der Sonne in der flimmernden Luft heißer Tage gesehen hatte, war jetzt erstarrt wie eine riesige Krippe. Violette Wolken jagten über unsere Köpfe, und die bläuliche Beleuchtung wurde von Minute zu Minute schwächer, wie bei einer ausgehenden Lampe. Ich hatte keine Angst, aber ich empfand eine merkwürdige Unruhe, ein tiefes, tierhaftes Bangen. Der Duft, der von den Hügeln kam, vor allem der des Lavendels, wurde zu schwerem Geruch, der beinahe sichtbar aus dem Boden aufstieg. Einige Hasen liefen so gehetzt vorbei, als ob die Hunde hinter ihnen her wären. Aus dem Tal flogen Rebhühner lautlos mit weit geöffneten Flügeln auf und ließen sich 30 Schritt zu unserer Linken unter den überhängenden grauen Felsen nieder. Da fingen im feierlichen Schweigen der Hügel die regungslosen Kiefern an zu singen. Es war ein entferntes Murmeln, zu schwach, um ein Echo zu wecken, aber schaurig, anhaltend und geheimnisvoll. Wir rührten uns nicht, wir sprachen nicht. Auf der Seite von Bomsurn drang der Schrei eines Sperbers vom Felsen herüber, ein spitzer, abgehackter Schrei, der in einen langgezogenen Lockruf überging. Auf den grauen Felsen vor mir fielen die ersten Tropfen. Im weiten Abstand voneinander klatschten sie als violette Flecken, groß wie zwei Sousstücke, auf. Dann fielen sie dichter und schneller, und bald glänzte der Felsen wie ein nasses Straßenpflaster. Ein rascher Blitz, dem ein harter, schmetternder Donnerschlag folgte, sprengte plötzlich die Wolkenmassen, die sich mit ohrenbetäubendem Geprassel auf die Hänge entluden. Lili lachte auf. Ich sah, dass er blass war und fühlte, dass auch ich es war, aber wir atmeten schon wieder freier. Der senkrecht fallende Regen verbarg jetzt die Landschaft, von der, getrennt durch einen weißen Perlenvorhang, nur ein Halbkreis übrig blieb. Von Zeit zu Zeit erhellt er ein Blitz, so geschwind, dass er unbeweglich schien, die schwarze Wolkendecke, und dunkle Baumschatten durchdrangen die gläserne Regenwand. Es war kalt. »Wo mein Vater sein mag«, sagte ich. »Sie werden bei der Grotte von Pastan sein.« Er überlegte einige Sekunden und sagte unvermittelt, »Wenn du mir schwörst, nie mit jemand darüber zu sprechen, werde ich dir etwas zeigen. Aber du musst schwören, Kreuz aus Holz, Kreuz aus Eisen.« Das war ein feierlicher Schwur, der nur bei außerordentlichen Gelegenheiten verlangt wurde. Ich sah, dass Lili mit ernstem Ausdruck wartete. Ich stand auf, streckte die rechte Hand aus und sprach, begleitet vom Rauschen des Regens, mit klarer Stimme die Formel: »Kreuz aus Holz, Kreuz aus Eisen, lügig wird mich der Teufel zerreißen.« Nach 10 Sekunden Schweigen, das der Handlung erst die rechte Weihe verlieh, stand er auf. »Gut«, sagte er, »komm, wir müssen auf die andere Seite gehen.« »Auf welche andere Seite?« »Dieser Felsengang geht direkt unter dem Taomei durch.« »Bist du schon früher durchgegangen?« »Oft.« »Warum hast du mir nie davon erzählt?« »Weil es ein großes Geheimnis ist. Nur wir drei wissen davon. Baptista, mein Vater und ich. Mit dir sind es 4. Glaubst du wirklich, dass es so wichtig ist?« »Und ob wegen der Gendarmen. Wenn man sie auf der einen Seite des Taomei sieht, geht man durch den anderen Ausgang hinaus. Sie kennen den Weg nicht, und ehe sie um den Berg herumgekommen sind, bist du längst fort. Du hast geschworen, du kannst es niemand mehr erzählen. Auch meinem Vater nicht?« »Er hat seinen Jagdschein, also braucht es nicht zu wissen.« In der Tiefe der Grotte wurde die Felsenspalte enger und bog nach links ab. Lili schlüpfte mit vorgeschobener Schulter hinein. »Hab keine Angst, nachher wird's wieder breiter.« Ich folgte ihm. Der Gang stieg an und führte wieder hinunter. Dann ging er nach links und dann wieder nach rechts. Man hörte den Regen nicht mehr, aber die Felsen um uns herum zitterten unter den Donnerschlägen. Bei der letzten Biegung tauchte ein Lichtschein auf. Der Tunnel öffnete sich auf der anderen Seite des Abhangs. Aber eine dichte Nebeldecke verbarg die Aussicht. Außerdem kamen graue Wolkenmassen auf uns zu. Sie schäumten wie die steigende Flut, und bald waren wir ganz von ihnen eingehüllt. Man sah keine 10 Meter weit. Der Felsenkeller, in dem wir uns jetzt befanden, war größer als der vorige. Stalaktiten hingen von der Decke, und die Schwelle war ungefähr 2 Meter hoch. Der Regen strömte jetzt wütend, dicht und schwer. Pausenlos zuckten die Blitze. Ein Donnerschlag übertrumpfte den anderen, und jedem folgte ein dröhnendes Echo. Dicht vor dem Eingang der Grotte zitterte ein Ginsterbusch im Schauer der Tropfen und verlor nach und nach seine leuchtend grünen Blätter. Rechts und links hörten wir Bäche rauschen, die Kies und Steine mit sich führten und in unsichtbaren Kaskaden zu Tale glucksten. Wir waren vollkommen geschützt und verhöhnten die Gewalt des Gewitters. Da schlug ein Blitz in unserer nächsten Nähe ein und riss eine ganze Felsenwand nieder. Wir hörten die Baumstämme unter den herabstürzenden Felsblöcken zusammenkrachen, ehe sie weit unten im Tal wie gesprengte Minen zerbarsten. Diesmal zitterte ich vor Angst und wich zurück in die äußerste Ecke unseres Schlupfwinkels. »Das ist schön«, sagte Lili. Aber ich sah nur zu gut, dass er nicht davon überzeugt war. Er setzte sich neben mich und sagte noch einmal: »Es ist schön, aber es ist gemein.« »Wird es noch lange dauern?« »Eine Stunde vielleicht, länger nicht.« Wasserfäden rieselten durch das spitze Gewölbe, dessen Decke sich im Dunkel verlor. Dann verjagte uns ein Wasserguss von unserem Platz. »Schlimm ist, dass wir mindestens 1 Dutzend Fallen verlieren«, sagte Lili. »Die anderen müssen wir erst am Feuer trocknen und nachher einfetten, weil...« Er unterbrach sich und starrte hinter mir in die Höhe. Mit gespitzten Lippen flüsterte er: »Bück dich vorsichtig und heb 2 große Steine auf.« Erschrocken zog ich den Kopf zwischen die Schultern und rührte mich nicht. Aber ich sah, wie er sich langsam bückte, immer die Augen auf etwas gerichtet, das oben hinter mir sein musste. Ich bückte mich nun auch ganz langsam. Er hatte 2 faustgroße Steine ergriffen, ich tat dasselbe. »Dreh dich vorsichtig um«, raunte er mir zu. Ich drehte erst meinen Kopf dann meinen Oberkörper. Oben aus dem Dunkel sah ich zwei phosphoreszierende Augen blitzen. Ist das ein Vampir? Nein, das ist der Uhu. Ich schaute angestrengt hinauf und es gelang mir, die Umrisse eines Vogels zu erkennen. Auf einem Felsenvorsprung hockend war er gut 2 Fuß hoch. Die Regengüsse hatten ihn aus seinem Nest vertrieben, das irgendwo in der Felsenecke verborgen sein musste. »Wenn er uns angreift, gib Acht auf deine Augen«, flüsterte Lili. Entsetzen packte mich. »Lass uns gehen«, sagte ich. »Lass uns schnell fortgehen, lieber nass bis auf die Haut als blind.« Ich rannte in den Nebel hinaus. Er folgte mir. Ein Höhlenabenteuer in der Provence, in den Radiotexten am Donnerstag. Wolf Euber liest aus Marcel Pagnols Kindheitserinnerungen. In Frankreich erschienen unter dem Titel Souvenirs d'enfance zwischen 1957 und 1959. Heute werden diese Erinnerungen in französischen Schulen gelesen. Marcel Pagnol arbeitete selbst als Lehrer, ehe er zu schreiben begann, und die Gefühlslage von Schülern am Ende der Sommerferien dürfte er gut verstanden haben. Sein Kindalter-Ego jedenfalls möchte nicht wahrhaben, dass die Zeit ohne Schule und ohne alle Verpflichtungen plötzlich vorbei sein soll. Ich hatte meine Mütze verloren, der Regen prasselte auf meinem bloßen Kopf, das Haar hing mir in Strähnen über die Augen. »Bleib in der Nähe der Felsen«, schrie Lili. »Erstens werden wir weniger nass und zweitens kann man sich nicht verlaufen.« Tatsächlich konnte ich kaum 4 Schritte weit sehen. Zum Glück beruhigte sich der Himmel nach und nach. Das Gewitter verzog sich zum Garlaban und die Heftigkeit des Regens ließ nach. Er fiel nun senkrecht und regelmäßig. Nach einigen Umwegen kamen wir schließlich wie gewöhnlich an der Rückseite des Hauses an. Im ersten Stock flackerte ein schwaches Licht und ließ die im Regen tanzenden kleinen Nebelstäubchen glitzern. Meine Mutter hatte bei hereinbrechender Dämmerung als kümmerliches Leuchtfeuer eine Petroleumlampe aufgestellt, deren glühend heißer Glaszylinder unter den letzten Regentropfen gesprungen war. Helles Feuer knisterte im Herd. Mein Vater und mein Onkel im Schlafrock und Pantoffeln unterhielten sich mit François, während ihre Jagdkleider über mehrere Stühle gebreitet vor den Flammen trockneten. »Da siehst du, dass sie nicht verloren gegangen sind«, rief mein Vater freudig aus. »Oh, das war auch nicht zu befürchten«, sagte François. Meine Mutter befühlte meine Jacke, dann die von Lili, und rief erschrocken, »Sie sind patschnass, so nass, als ob sie ins Meer gefallen wären.« »Aber das tut ihnen gut«, sagte François, den so leicht nichts aus der Ruhe brachte. »Kinder haben keine Angst vor dem Wasser, und schon gar nicht, wenn es vom Himmel kommt.« Tante Rose eilte die Treppe herunter, als ob Feuer ausgebrochen wäre. Sie war mit Handtüchern und Kleidungsstücken beladen. Im Handumdrehen standen wir nackt vor dem Feuer, zu Pols großem Vergnügen und zur ebenso großen Verlegenheit von Lili. Mit der Schamhaftigkeit des Bauernjungen versteckte er sich so gut er konnte hinter den ausgebreiteten Jagdkleidern. Doch die Tante ergriff ihn resolut und trocknete ihn mit einem Frottiertuch ab, wobei sie ihn wie einen leblosen Gegenstand hin und her drehte. Meine Mutter machte es mit mir genauso. François, der die Prozedur gelassen verfolgte, sagte, »Sie sind so rot wie Hagebutten.« Und dann noch einmal, »Das tut Ihnen gut.« Lili wurde in meinen alten Matrosenanzug gesteckt, in dem er direkt vornehm aussah, während ich mit der Strickjacke meines Vaters, die mir bis zu den Knien hing, und den Wollstrümpfen meiner Mutter weniger angezogen als eingehüllt wurde. Dann setzte man uns vors Feuer und ich erzählte unsere Odyssee. Der Höhepunkt war der Angriff des Uhus, den ich natürlich nicht ruhig auf dem Felsen sitzen lassen konnte. Er stürzte sich vielmehr auf uns. Mit feurigen Augen und vorgestreckten Krallen umflatterte er drohend unsere Köpfe. Während ich vormachte, wie er mit den Flügeln schlug, stieß Lili die schrillen Schreie des Ungeheuers aus. Tante Rose hörte mit offenem Mund zu. Meine Mutter schüttelte den Kopf und Paul bedeckte seine Augen mit beiden Händen. Unser Erfolg war so vollkommen, dass ich selbst Angst bekam und noch Jahre später in meinen Träumen das angriffslustige Tier auf mich zukommen sah, um mir die Augen auszuhacken. Dann berichtete Onkel Jules mit heroischem Gleichmut von den mannigfachen Gefahren, denen die Jäger ausgesetzt waren. Mitten in den Schluchten hatte das Gewitter sie überrascht, und wie durch ein Wunder waren sie den riesigen Felsstücken entkommen, die ununterbrochen vor und hinter ihnen herunterstürzten. Ganz in ihrer Nähe hatte der Blitz den alten Nussbaum von Petit Baume in 2 Teile zerspalten. Bis auf die Haut durchnässt, erschöpft und von Sturzfluten verfolgt, die von Minute zu Minute stärker wurden, hatten sie ihre Rettung nur einem verzweifelten Dauerlauf zu danken, von dem Onkel Jules gestand, dass er nicht geglaubt habe, ihn durchhalten zu können. Seine Geschichte machte keinen großen Eindruck. Man zittert nicht um Jäger mit Schnurrbärten. Bei Tisch aß ich mit großem Appetit, als Onkel Jules etwas sagte, das ich zuerst gar nicht beachtete. »Ich denke«, sagte er, »dass unser Gepäck keine zu große Belastung für den Karren von François sein wird. Sicher kann er Rose noch unterbringen, auch Augustine, die Kleine, und vielleicht sogar noch Paul. Was meinst du, Paul?« Doch der kleine Paul konnte nicht antworten. Er zerfloss in Tränen. »Aber schau, du großes Baby«, sagte meine Mutter, »du weißt doch, dass das nicht ewig so bleiben konnte. Außerdem kommen wir ja bald wieder. Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten.« Ich fühlte ein Unglück nahen. »Was sagt sie?« »Sie sagt, dass die Ferien zu Ende sind«, antwortete der Onkel und schenkte sich in aller Ruhe ein Glas Wein ein. Ich fragte in erstickter Stimme, »wann sind sie zu Ende?« »Übermorgen müssen wir fort«, sagte mein Vater. »Heute ist Freitag.« »Heute war Freitag«, sagte der Onkel, »und Sonntag früh fahren wir.« »Du weißt doch, dass Montag die Schule anfängt«, sagte die Tante. Im Augenblick begriff ich nichts und sah sie ganz verständnislos an. »Sei doch vernünftig«, sagte meine Mutter, »es ist schließlich keine Überraschung. Wir sprechen schon seit 8 Tagen davon.« Es ist wahr, sie hatten davon gesprochen, aber ich hatte es nicht hören wollen. Ich wusste, dass dieses Unheil unweigerlich hereinbrechen musste, genauso wie die Leute wissen, dass sie eines Tages sterben müssen. Aber sie sagen sich, es ist noch nicht an der Zeit, sich mit diesem Problem zu beschäftigen. Wenn es soweit ist, werden wir daran denken. Jetzt war es an der Zeit. Der Schreck machte mich stumm und nahm mir beinahe den Atem. Mein Vater sah es und sprach sehr lieb zu mir. »Sei vernünftig, mein Junge, du hast 2 lange Monate Ferien gehabt.« »Was ich übertrieben finde«, unterbrach ihn der Onkel. »Wärst du Präsident der Republik, hättest du nicht so viel Ferien.« Dieses einfallsreiche Argument berührte mich wenig, denn ich war entschlossen, so hohe Ämter erst nach Beendigung meines Militärdienstes anzustreben. »Du hast ein entscheidendes Jahr vor dir«, fuhr der Vater fort. »Vergiss nicht, dass du dich bis zum Juli auf das Gymnasialstipendium vorbereiten musst, um dann im Oktober in die höhere Schule eintreten zu können.« »Du weißt, wie wichtig das ist«, sagte meine Mutter. »Du erklärst immer, dass du Millionär werden willst, aber wenn du nicht aufs Gymnasium kommst, wirst du es nie.« Sie glaubte fest daran, dass Reichtum eine Art Auszeichnung sei, mit der Arbeit und Wissen belohnt werden. »Und dann«, sagte der Onkel, »lernst du auf dem Gymnasium Latein, und ich verspreche dir, dass du dich dafür begeistern wirst. Ich habe Latein zum bloßen Vergnügen gelernt, sogar während der Ferien.« Diese seltsamen, spätere Jahrhunderte betreffenden Vorschläge konnten die traurige Wirklichkeit nicht verbergen. Die Ferien waren zu Ende, und ich fühlte, wie mein Kinn zitterte. »Ich hoffe, du wirst nicht weinen«, sagte mein Vater. Ich hoffte es auch und machte die größten Anstrengungen mit dem Heroismus eines Indianers am Marterpfahl. Meine Verzweiflung wurde zur Revolte. Ich eröffnete den Gegenangriff. »Natürlich ist das eure Sache«, sagte ich. »Aber was mich am meisten beunruhigt, ist, dass Mama nie zu Fuß bis hinunter nach La Barras kommen wird.« »Wenn das deine Hauptsorge ist, kann ich dich beruhigen«, sagte mein Vater. »Wie Onkel Jules vorgeschlagen hat, fahren die Frauen und Kinder Sonntag früh mit François' Karren, der sie bei La Trey an der Omnibushaltestelle absetzt.« »Was ist das für ein Omnibus?« »Er fährt nur sonntags und bringt uns bis zur Trambahn.« Die Erwähnung eines sonntäglichen Omnibusses, den noch keiner von uns gesehen hatte, war der Beweis für einen genau überlegten Plan. Sie hatten an alles gedacht. »Und die Feigen?« fragte ich abrupt. »Welche Feigen?« »Die von der Terrasse. Mehr als die Hälfte sind noch übrig und erst in 8 Tagen werden sie reif. Wer soll sie essen?« »Wir vielleicht, wenn wir in 6 Wochen zu Allerheiligen für ein paar Tage heraufkommen.« »Bis dahin haben die Spatzen, die Drosseln und die Holzfäller sich in die Beute geteilt. Es wird keine einzige Feige übrig bleiben. Und all die Weinflaschen im Keller, sollen die auch verderben?« »Im Gegenteil«, sagte Onkel Jules, »der Wein wird umso besser, je älter er wird.« Diese siegesgewisse Versicherung entwaffnete mich. Sofort änderte ich meine Taktik. »Das ist richtig«, sagte ich. »Aber denk dir auch an den Garten. Papa hat Tomaten gepflanzt und wir haben noch keine einzige geerntet. Und der Lauch, er ist noch nicht größer als mein kleiner Finger. Möglich, dass ich mich in meinen landwirtschaftlichen Berechnungen geirrt habe, sagte mein Vater. Aber hauptsächlich ist die Trockenheit schuld. Bis heute hat es nicht ein einziges Mal geregnet. Nun gut, sagte ich, aber jetzt wird es regnen und alles wird prachtvoll gedeihen. Es ist wirklich ein Unglück. Mach dir keine Sorge, sagte mein Vater. Wir werden das Vergnügen haben, unser Gemüse zu Hause zu essen. François hat versprochen, sich darum zu kümmern. Und wenn er zum Markt fährt, wird er uns immer einen Spankorb voll mitbringen. In dieser Art machte ich noch viele absurde Einwände, um zu beweisen, dass eine so plötzliche Abreise undurchführbar sei. Als ob es möglich gewesen wäre, den Schulbeginn damit hinauszuschieben. Als ich die Armseligkeit meiner Argumente erkannte und meine Verzweiflung überhand nahm, fiel mir etwas Geniales ein. Ich weiß ja, dass ich wieder in die Schule gehen muss, und ich gehe sogar mit Vergnügen. Endlich, sagte Onkel Jules und stand auf. Gut, dass du vernünftig bist, sagte mein Vater. Nur, glaube ich, die Stadtluft ist nichts für Mama. Das hast du selbst gesagt. Ja, das hast du gesagt. Aber hier, schau sie nur an, wie schön sie ist. Und die kleine Schwester auch, sie klettert jetzt schon auf die Bäume und wirft mit Steinen. Wir brauchten es nur genauso zu machen wie Onkel Jules. Na und, wie macht es Onkel Jules? Er fährt fast jeden Tag auf seinem Rad in die Stadt und kommt abends zurück. Er braucht dir nur sein Rad zu leihen. Mich kannst du auf die Lenkstange setzen oder auf den Rücken nehmen. Und Mama bleibt mit der kleinen Schwester und mit Paul hier draußen. Und Paul lernt in der Schule ja doch nichts und wie er geweint hat, hast du gesehen. Wenn man ihn in die Stadt bringt, wird er die ganze Zeit heulen. Ich kenne ihn doch. Mein Vater stand auf und sagte, das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, aber jetzt ist es spät, wir sprechen morgen noch drüber. Rat kommt über Nacht, sagte der Onkel. Jetzt müssen wir schlafen gehen, denn morgen früh wollen wir sehr zeitig zur Jagd aufbrechen. Mein Vater nahm den schlafenden Paul auf den Arm und wir stiegen hinter ihm die Treppe hinauf. Leise sagte ich zu meiner Mutter, findest du nicht, das ist eine gute Idee? Eine wunderbare Idee, sagte sie. Aber es wäre doch sehr anstrengend für deinen Vater. Dann kommen wir eben nicht jeden Tag heraus, vielleicht nur am Mittwoch und Samstag. Schön, sagte meine Mutter. Jetzt schlaf erst einmal, du hast es dringend nötig. Ich spreche mit deinem Vater und morgen früh wird sich alles finden. Ein kalter Lufthauch weckte mich. Paul hatte das Fenster aufgemacht und es war noch nicht richtig hell. Ich dachte, es sei das trübe Grau der Morgendämmerung. Da hörte ich ein Rieseln in der Dachrinne und aus der Zisterne kam das melodische Glucksen des Wassers als Echo. Es war mindestens 8 Uhr und mein Vater hatte mich nicht gerufen. Der Regen hatte die letzte Jagd ertränkt. Paul sagte, wenn es aufhört, gehe ich Schnecken suchen. Ich sprang aus dem Bett. Du weißt, dass wir morgen fortfahren. Ich hoffte, seine Verzweiflung zu erwecken und für meine Zwecke auszunützen. Er antwortete mir nicht, denn er war sehr damit beschäftigt, seine Schuhbänder zu binden. Aus ist es mit der Jagd. Wir werden keine Ameisen mehr fangen, keine Gottesanbeterinnen und keine Grillen. Sie sind sowieso schon tot, sagte Paul. Seit Tagen finde ich keine mehr. In der Stadt sind keine Bäume und es gibt keinen Garten. Dafür muss man in die Schule gehen. Ja, sagte er vergnügt. In meiner Klasse geht Fusier, der ist sehr nett, ich habe ihn gern, ich werde ihm alles erzählen und ihm Mandelgummi schenken. Na sowas, sagte ich streng. Du bist also froh, dass die Ferien zu Ende sind? Natürlich, sagte er. Und dann habe ich zu Hause auch meine Zinnsoldaten. Und warum hast du dann gestern Abend geweint? Er sah mich mit seinen großen blauen Augen an und sagte, ich weiß es nicht. Ich war verdrossen über diesen Rückzug, aber ich verlor den Mut nicht und ging hinunter ins Esszimmer. Dort fand ich viele Menschen um einen Haufen Sachen versammelt. Mein Vater legte Schuhe, Handwerkszeug und Bücher in 2 weiße Holzkisten. Meine Mutter faltete Wäsche auf dem Tisch, die Tante packte Koffer, der Onkel verschnürte Pakete, die kleine Schwester saß auf einem hohen Stuhl und lutschte an ihrem Daumen und das Dienstmädchen sammelte auf allen 4 Pflaumen in einen Korb, den sie gerade umgestoßen hatte. »Ah, da bist du ja«, sagte mein Vater. »Aus unserer letzten Jagd ist nichts geworden. Man muss sich damit abfinden.« »Eine kleine Enttäuschung«, sagte der Onkel. »Ich wünsche, das Leben behält dir keine schlimmeren vor.« Die Mutter stellte den Milchkaffee auf den überfüllten Tisch und strich mir üppige Butterbrote. Ich setzte mich hin. »Papa, hast du über meinen Plan nachgedacht?« »Über was für einen Plan?« dass Mama mit Paul hier bleibt und wir beide? Onkel Jules unterbrach mich. Mein liebes Kind, das ist nicht zu machen. Aber du hast es doch auch gemacht. Willst du uns dein Rat nicht leihen? Ich würde es euch sehr gern leihen, wenn dein Plan durchführbar wäre. Aber du hast nicht daran gedacht, dass ich mein Büro um 5 Uhr verlassen konnte und um 7:30 hier ankam. Es war Sommer und taghell. Dein Vater kommt um 6 Uhr aus der Schule und um diese Zeit ist es jetzt bereits Nacht. Ihr könnt unmöglich jeden Tag in der Dunkelheit diese Reise machen. Aber mit einer Laterne, ich könnte sie doch halten. Nun sei ruhig, sagte mein Vater. Du siehst ja, was für ein Wetter wir haben. Von jetzt ab wird es immer häufiger regnen. Es würde sich nicht lohnen, kilometerweit zu fahren, um dann hier hinter dem Ofen zu sitzen. Plötzlich wurde er ganz streng. Außerdem wozu die vielen Erklärungen. Die Ferien sind zu Ende, ihr müsst wieder in die Schule und morgen reisen wir ab. Er fing an, den Deckel der Kiste zuzunageln. Ich sah, dass es der Sarg der Ferien war und dass daran nichts mehr zu ändern war. Gleichmut vortäuschend ging ich zum Fenster und presste mein Gesicht gegen die Scheiben. Regentropfen flossen langsam über das Glas. Über mein Gesicht flossen langsam die Tränen. Nach langem Schweigen sagte meine Mutter, »Dein Kaffee wird kalt.« Ohne mich umzudrehen, gab ich zur Antwort, »Ich habe keinen Hunger.« Sie drängte, »Du hast gestern Abend nichts gegessen, also komm jetzt und setz dich.« Ich antwortete nicht. Als sie zu mir kam, sagte mein Vater streng wie ein Polizist, »Lass ihn, wenn er keinen Hunger hat, könnte ihm vom Essen schlecht werden. Diese Verantwortung wollen wir nicht übernehmen. Schließlich frisst die Riesenschlange ja auch nur einmal im Monat.« Und dann schlug er schweigend 4 Nägel ein. Der Krieg war erklärt. Ich blieb an meinem Platz vor dem Fenster, ohne jemanden anzusehen. Da hörte ich Sätze wie die folgenden. »Es waren schöne Ferien, aber man freut sich doch, wieder heimzukommen.« Und selbst mein Vater sagte, »Es ist vielleicht ein Fehler, aber ich kann es kaum erwarten, meine Buben und meine Tafel wiederzusehen.« »Und die roten Rebhühner? Existierten die nicht mehr für diesen Wahnsinnigen?« Tante Rose erklärte doch tatsächlich, »Mir fehlt einfach das Gas. Offen gestanden war ich schon deshalb ungeduldig, wieder nach Hause zu kommen.« Wie konnte eine so reizende, scheinbar kluge Frau solche Albernheiten aussprechen und dem harzigen Duft der Hügel den zischenden Gasgestank vorziehen? Onkel Jules übertrumpfte alle anderen an Geschmacklosigkeit. »Was ich am meisten entbehrt habe, sind bequeme Toiletten mit Wasserspülung, ohne Ameisen, Spinnen und Skorpione.« Das war es also, woran er dachte, dieser große Weintrinker mit seinem dicken Hintern. Zwischen Thymian, Rosmarin und Lavendel, beim Gesang der Grillen und Heimchen unter dem strahlend blauen Himmel mit den segelnden Wolken der Provence, hatte er nur daran gedacht. Und er gab es auch noch zu. Meine Verachtung hatte ihren Höhepunkt erreicht. Und ich war stolz darauf, dass meine Mutter nicht über meine geliebten Hügel lästerte. Sie hatte im Gegenteil einen Ausdruck so zärtlicher Melancholie, dass ich ihr verstohlen die Hand küsste. Dann zog ich mich in einen dunklen Winkel zurück, um nachzudenken. Sollte es nicht möglich sein, 8 Tage oder vielleicht sogar 2 Wochen zu gewinnen, wenn man eine schwere Krankheit vortäuschte? Oder wenn ich mir ein Bein brach? Das wäre nicht das Dümmste. Man hatte mir einen Holzhauer gezeigt, der sich mit der Axt 2 Finger abgehauen hatte, weil er nicht in die Kaserne wollte, und das war sehr gut gelungen. Aber ich wollte mir nichts abschneiden, denn das blutet abscheulich und dann wächst es auch nicht wieder nach. Aber was dann? Klein beigeben? Den lieben Lili für eine Ewigkeit verlassen? In diesem Augenblick kam er die Anhöhe herauf. Zum Schutz gegen den Regen hatte er einen Sack als Kapuze auf dem Kopf. Sofort kehrte mein Mut zurück und noch ehe Lili oben war, öffnete ich ihm weit die Tür. Er klopfte seine Stiefel lange gegen den Stein an der Schwelle, damit der Schmutz herunterfiel, und begrüßte höflich die ganze Gesellschaft, die ihm fröhlich antwortete und ihre abscheulichen Reisevorbereitungen fortsetzte. Zu mir sagte er, »Wir müssen heute noch unsere Fallen holen.« »Hast du Lust, dir eine Lungenentzündung zu holen?« sagte meine Mutter. Das war damals die am meisten gefürchtete Krankheit. Aber ich war nur zu froh, dieses Zimmer, in dem man nicht ungestört sprechen konnte, zu verlassen. Also bettelte ich. »Hör zu, Mama, ich zieh meinen Kapuzenmantel an und Lili nimmt den von Paul.« »Sehen Sie, Madame, der Regen flaut ab und es ist nicht mehr windig«, sagte Lili. Mein Vater mischte sich ein. Es ist sein letzter Tag, er muss sich nur warm anziehen, Zeitungspapier auf die Brust legen und natürlich Stiefel statt der Sandalen. Schließlich sind die Kinder nicht aus Zucker, und es sieht aus, als ob das Wetter wirklich besser würde. Mutter zog uns an. Zwischen Flanellweste und Hemd steckte sie verschiedene Ausgaben des Petit Provençal vierfach zusammengelegt. Auf dieselbe Weise stopfte sie auch meinen Rücken aus. Dann musste ich zwei Pullover übereinander ziehen, einen Kittel, der sorgsam zugeknöpft wurde, dann den Regenkragen. Zum Schluss zog sie mir eine Mütze tief über die Ohren, darüber kam die Kapuze, wie sie die Zwerge in Schneewittchen und die Polizisten in der Stadt tragen. Lili wurde unterdessen von meiner Tante genauso eingewickelt. Die Pelerine von Paul war ihm viel zu kurz, aber sie schützte wenigstens Kopf und Schultern. Als wir das Haus verließen, hörte der Regen auf und ein Sonnenstrahl glitzerte durch die Olivenbäume. Trotz des schlechten Wetters hatten wir mit unseren Fallen großen Erfolg. Bald waren unsere Taschen voll von Weißschwänzen und Taubenlerchen. Dieser gute Fang war ein Beweis mehr für die Unsinnigkeit und Grausamkeit der Abreise und verstärkte nur meinen Kummer. Als wir die höchste Terrasse des Taumet erreicht hatten, wo die letzten Fallen ausgelegt waren, stürzte Lili plötzlich zum Felsenrand und hob unter dem schönen Wacholderstrauch einen Vogel auf, den ich zuerst für eine Taube hielt. Er schrie: »Die erste Serre!« Ich lief hin. Es war eine Alpendrossel. Mein Vater hatte sie einmal als Küstenvogel bezeichnet. Ihr Kopf schimmerte blaugrau und von ihrer roten Kehle entfaltete sich ein Fächer schwarzer Punkte bis zu ihrem weißen Bauch. Sie wog schwer in meiner Hand. Als ich sie traurig betrachtete, sagte Lili: »Horch!« Ringsumher in den Kiefern hörte ich Vögel rufen. Es erinnerte an den Schrei der Krähen, aber ohne die vulgäre und laute Unverschämtheit dieser Diebesvögel. Es war eher eine zärtlich gurrende Stimme, eine traurige Stimme, die das Lied des Herbstes sang. Die Küstenvögel kamen, um mich fortziehen zu sehen. Ich stellte mir vor, wie Lili ganz allein auf den sonnigen Hängen das Gebüsch durchstöberte, während ich in dem niedrigen Klassenzimmer gegenüber einer mit Dreiecken, Quadraten und geometrischen Regeln bedeckten Tafel sitzen musste. Meine Kehle war plötzlich wie zugeschnürt, und ein verzweifelter Ausbruch von Kummer und Zorn schüttelte mich. Ich schrie, weinte, stampfte mit den Füßen und rollte mich auf den Boden. Der Petit Provençal knisterte auf meiner Brust und auf meinem Rücken, und ich brüllte mit schriller Stimme: »Nein, ich will nicht fort von hier, nein, ich will nicht in die Stadt, nein, ich reise nicht ab.« Der Schwarm der Alpendrosseln tauchte im Tal unter. Ergriffen von meiner Hoffnungslosigkeit nahm Lili mich in die Arme, und zwischen unseren verzweifelten Herzen zerknitterten wir 16 Schichten des Petit Provençal. »Du wirst krank werden«, sagte er, »reg dich nicht so auf.« Beschämt über meine Schwäche gab ich mir einen Ruck und erklärte: »Wenn Sie mich zwingen, in die Stadt zurückzugehen, werde ich so lange hungern, bis ich tot bin. Übrigens habe ich schon damit angefangen. Heute früh habe ich nichts gegessen.« Diese Enthüllung verwirrte Lili. »Gar nichts? Gar nichts.« »Ich habe Äpfel«, sagte er und kramte in seinem Sack. »Nein, ich will nichts, ich will gar nichts.« Diese Zurückweisung war so energisch, dass er nicht weiter in mich drang. Nach langem Schweigen erklärte ich: »Mein Entschluss ist gefasst. Sie sollen nur abreisen, wenn es Ihnen Spaß macht. Ich bleibe hier.« Um zu bekräftigen, dass mein Entschluss unwiderruflich war, setzte ich mich auf einen großen Stein und kreuzte die Arme. Lili sah mich fassungslos an. »Und wie willst du das machen?« »Ach«, sagte ich, »das ist ganz einfach. Morgen früh oder vielleicht noch heute Nacht schnüre ich mein Bündel und verstecke mich in der Grotte unter dem Taumet.« »Das würdest du tun?« »Du kennst mich nicht. Sie werden dich sofort suchen. Sie werden mich nicht finden. Dann werden sie die Landpolizei holen. Da du selbst gesagt hast, dass dieses Versteck niemand kennt, werden auch sie mich nicht finden. Außerdem werde ich an meinen Vater einen Brief schreiben, den lasse ich auf meinem Bett liegen. Ich schreibe, sie sollen mich nicht suchen, da ich unauffindbar bin und dass ich mich vom Felsen stürze, wenn sie die Polizei benachrichtigen. Ich kenne meinen Vater, er wird mich verstehen und keinem Menschen etwas sagen. Trotzdem wird er sich furchtbar aufregen. Wenn er mich zu Hause hungersterben sähe, würde er sich noch mehr aufregen.« Dieses Argument überzeugte mich selbst und machte meinen Entschluss unwiderruflich. Aber Lili fragte nach kurzem Überlegen: »Ich wäre schon froh, wenn du hierbleiben könntest, Aber wovon wirst du in den Hügeln leben? Erstens nehme ich Vorräte mit. Zu Hause haben sie Schokolade und eine ganze Schachtel Zwieback. Und du hast sicher schon von dem Einsiedler gehört, der länger als 20 Jahre in der Grotte von Paston geblieben ist. Ich werde es machen wie er. Spargel suchen, Schnecken, Pilze und ich werde Kichererbsen pflanzen. Du kannst sie nicht kochen. Das werde ich lernen. Ich werde Feigen und Mandeln trocknen, Maulbeeren und Schlehen sammeln. Lili war nicht recht zu überzeugen und ich wurde etwas ungeduldig. Man merkt, dass du keine Bücher liest. Aber ich habe schon mindestens 20 gelesen. Und ich kann dir sagen, dass es Leute genug gibt, die sich sogar im Urwald zurechtfinden. Dabei sind dort giftige Spinnen, die man nicht kochen kann und die einem ins Gesicht kriechen. Und Riesenschlangen, die von den Bäumen hängen. Und Vampire, die dir nachts das Blut aussaugen. Und wilde Indianer, die dir auflauern, um dich zu skalpieren. Hier dagegen gibt es weder Indianer noch wilde Tiere. Schlimm wird es mit dem Schlafen sein, meinte Lili. Ich mache mir ein Lager aus Gras auf der Erde in einem Winkel der Grotte. Das ist ebenso bequem wie eine Matratze. Auf diese Weise ging die Unterhaltung weiter bis Mittag. Nach und nach, und je mehr ich mich vor seinen Augen in meinem neuen Leben einrichtete, ließ er sich überzeugen. Zuerst versprach er, meine Vorräte zu bereichern. Er wollte einen Sack Kartoffeln aus dem Keller seiner Mutter stibitzen und mindestens 2 Würste. Dann versprach er, mir jeden Tag die Hälfte seines Brotes und seine Stange Schokolade aufzuheben. Als ich aufstand, um nach Hause zu gehen, tauchte ein Riesenschwarm von Staren auf, die sich nach einem Rundflug auf den Kiefern niederließen. Hunderte von Vögeln saßen in den plötzlich wimmelnden Wipfeln. Ich war überrascht und entzückt. »Jedes Jahr bleiben sie ungefähr 14 Tage hier«, erklärte Lili. »Wenn sie sich einen Baum ausgesucht haben, kehren sie jeden Abend dorthin zurück. Stell dir vor, was wir mit 50 Ruten heute gefangen hätten.« »Onkel Jules sagt, dass sie sich zähmen lassen.« »Selbstverständlich«, sagte Lili. »Mein Bruder hatte einen, der sprechen konnte.« Wir stiegen nun schnell hinunter und machten 1000 Pläne. Ich sah mich schon auf dem Gelände des Taomei herumirren, die Haare im Wind flatternd, die Hände in den Taschen und auf der Schulter einen zahmen Star, der mich zärtlich am Ohr zupfte und mit dem ich mich ausgezeichnet unterhielt. Ein kühner Entschluss, die Flucht in die Wälder, in der Hoffnung, dem Schulbeginn und der Rückkehr nach Marseille entgehen zu können. Ob das was wird? Dazu mehr in der kommenden Woche an dieser Stelle in den Radiotexten am Donnerstag, Bayern 2. Sie hörten Wolf Euber mit der Lesung aus Marcel Pagnols »Eine Kindheit in der Provence« in einer Aufnahme des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1963 und in der Regie von Robert Michael, ein Schatz aus unseren Archiven. Die deutsche Übersetzung von Pamela Wedekind ist im Piper Verlag erschienen. Auf unseren Internetseiten bei bayern2.de gibt es die Lesung zum Nachhören und in den nächsten 7 Tagen auch zum Downloaden und dort auch mehr zu den anderen Lesungen hier im Programm. Einen schönen Augustabend und die Gelegenheit ab und zu kleinen Fluchten wünscht Judith Heidkamp.